Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte das Kunstlederwerk Pyeongsong. Ihn begleiteten der Vorsitzende des Kabinetts Park Bong-ju und die verantwortlichen Funktionäre des Setga der Partei der Arbeit Koreas. Beim Blick auf das Kunstlederwerk Pyeongsong sagte Kim Jong-un, das Werk sei ganz sauber und herrlich rekonstruiert worden. Schon am Äußeren des Werkes sei der Wille der Funktionäre und Arbeiter des Werkes zu erkennen, die vom Genossen Kim Jong-il beim Besuch in der Fabrik in der letzten Zeit seines Lebens gestellte Aufgabe für ihre Modernisierung um jeden Preis konsequent durchzusetzen. Nach der Besichtigung des Gedenksteins der Vorortanleitungen von den großen Menschen von Baekdusan trat er ins Erziehungskabinett für ihre revolutionären Tätigkeiten und das Traditionskabinett ein. Er betrachtete aufmerksam die wertvollen historischen Materialien, einschließlich der Fotos von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il beim Besuch im Kunstlederwerk Pyeongsong und meinte dabei, dank ihrer besonderen Fürsorgen habe sich das Werk zu einem Schatzwerk des Landes entwickelt, das zur Verbesserung des Volkslebens aktiv beitrage. Die Fotos von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il seien herrlich zur Schau gestellt worden. Durch die Erziehungsarbeit im Erziehungskabinett für ihre revolutionären Tätigkeiten solle man dafür sorgen, dass die Arbeiter des Werkes voller Würde und Stolz lebten und kämpften, in einem Werk zu arbeiten, auf das die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il große Aufmerksamkeit gerichtet und großes Gewicht gelegt hätten. Bei der Besichtigung mehrerer Orte des Werkes, wie des Produktionsprozesses für Verbundstoffe, des Trocken- und des Nassproduktionsprozesses für Kunstleder, des Taschenproduktionsprozesses und des Studienraums für Wissenschaft und Technik, informierte sich Kim Jong-un ausführlich über die Produktion und die Geschäftsführung. Er sprach wie folgt. Die Funktionäre und Arbeiter des Werkes führten einen energischen Kampf dafür, die von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il geschaffene materiell-technische Basis des Werkes weiter zu festigen und erzielten dabei große Erfolge. Sie warten und pflegen die modernen Anlagen für die Produktion von Verbundstoffen und die Nassproduktion von Kunstleder, die von den heißen Fürsorgen von Genossen Kim Jong-il zeugen, wie ihren Augapfel und organisiert gut die Arbeit dazu, die alten Maschinen und Anlagen modern umzubauen und effektiv zu benutzen. Die Funktionäre und Arbeiter des Werkes setzen ihre schöpferische Weisheit für die Produktion von qualitätsgerechtem Kunstleder ein, das in Zähheit, Schmiegsamkeit und weiteren physikalischen Eigenschaften sowie in Tastempfindung dem Naturleder nicht nachsteht und geben sich große Mühe um die Produktion von verschiedenen Taschen, die von der Bevölkerung viel gefragt werden. Das Kunstlederwerk Pyeongsong hat wichtige Mission und Rolle. Dann stellte Kim Jong-un dem Werk die Aufgaben, die als Richtschnur für die Verwaltung und Leitung gelten. Er betonte, neben der rapiden Steigerung der Produktion solle sich das Werk dafür einsetzen, möglichst viele einheimische Rohstoffe und Materialien einzuführen, durch die aktive Einführung der fortgeschrittenen Technik das bunte und verschiedenförmige Kunstleder der Weltklasse in größeren Mengen herzustellen. Die Arbeit für die Herstellung eines niveauvollen integrierten Produktionssystems von Produktion und Geschäftsführung und die Automatisierung und Unbemanntmachung der Produktionsprozesse weiterhin kräftig voranzutreiben, den Studienraum für Wissenschaft und Technik richtig zu verwalten und die Arbeitsbedingungen und die Versorgung der Arbeiter zu verbessern. Das Kunstlederwerk Pyeongsong sei in ein Werk mit großer Kapazität verwandelt worden, das den landesweiten Bedarf an Kunstleder decken könne. Daher solle man dem Werk die Rohstoffe und Materialien ausreichend zur Verfügung stellen, damit das Werk die Produktion normalisieren und ständig steigern könne. So ergriff er die entsprechenden Maßnahmen dazu. Weiter sprach er, er habe das Kunstlederwerk Pyeongsong mit großer Zufriedenheit besichtigt. Beim Rundgang durch das modernisierte Werk habe er große Freude empfunden. Andererseits habe er es sehr bedauert, dass er den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il diese herrliche Fabrik nicht zeigen könne. Kim Jong-un äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und Arbeiter des Kunstlederwerkes Pyeongsong durch die Herstellung von mehr Kunstleder von hoher Qualität die legendären Fürsorgen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il für das Volk, von denen das Werk zeugt, ewig überliefern werden und ließ sich mit ihnen zum Andenken fotografieren.